oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Per Day Folge mit einer iOS App, der App TV Smiles, Quiz Cash, Prämien und Gewinnspiele, Universal App, Gratis App, 116 MB groß, 2.5.1 ist die aktuelle Versionsnummer, Sprache Deutsch bei 110.669 Gesamtbewertung. Gibt es eine Durchschnittssternbewertung von 4,5 Sternen. Ich lese mal einen Teil der Beschreibung vor. Die kostenlose Quiz-App mit Gewinnspielen, Cash und coolen Prämien. Lust auf eine neue PlayStation 4 von Sony, eine Xbox One von Microsoft, ein 3DS oder eine Wii U von Nintendo, Amazon, Gutscheine, Giftcards, PayPal oder Handyguthaben. Bei TV Smiles erwartet dich mehr als 50.000 spannende und Fun-Quiz-Fragen, auch Logo-Quiz, jeden Tag tolle Gratis-Gewinnspiele, wertvolle Prämien und viele Möglichkeiten, Geld in Form von PayPal, Guthaben oder Amazon-Gutscheinen zu verdienen. Was muss man tun, um die Prämien zu erhalten? Lade dir kostenlos die TV Smiles App herunter, verdiene sofort Smiles mit der richtigen Beantwortung von unseren Quizfragen. Tausche die Smiles gegen wertvolle Prämien, Amazon-Gutscheine, Giftcards, PayPal-Guthaben. Nimm an unseren täglich kostenlosen Gewinnspielen teil und gewinne tolle Preise, zum Beispiel PS4, Xbox, 3DS, TV, Wii U, Smartphones. Registriere dich und werde TV Smiles VIP und erhalte weitere Vorteile wie kostenlose Extra-Gewinnspiele, Prämien, Gratis-Bonus, Aktionen, noch mehr Smiles gibt es für das Runterladen und Ausprobieren von anderen Apps. Die Teilnahme an Aktionen unserer Werbepartner sowie die Teilnahme an Marktumfragen etc. Tausche deine extra Smiles gegen weitere Preise und Prämien. Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich mal Smiles so weit hatte, um tatsächlich mal eine Prämie einzulösen. Aber so nebenbei kann man das durchaus mal machen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.